allein, schön will ich treu dir sein, weil ich so lieb dich hab. Annemarie, wahre die Liebe dein, ich will ich treu dir sein, weil ich so lieb dich hab. Annemarie.